Mein Boot steht am festen Land, mein Boot trägt nicht jedermann. In dem Boot gibt's Platz für zwei, für dich bleibt einer immer frei. Auf dem Rasen ist es schwer zu lenken. Dafür wird mein Boot niemals sinken. Wir richten uns nach den Sternen. Die Erde wird sich nie entfernen. Mein Boot steht am festen Land. Mein Boot trägt nicht jedermann. In dem Boot gibt's Platz für zwei. Für dich bleibt einer immer frei. Vor den Wellen sind wir gut geborgen. Das Meer wird uns mit Essen versorgen. Ich muss dir leider etwas beichten. Island werden wir nie erreichen. Mein Boot steht am festen Land. Mein Boot trägt nicht jedermann. In dem Boot gibt's Platz für zwei. Für dich bleibt einer immer frei. Wen kümmert's schon, wohin wir reisen? Wir drehen uns einfach in Kreisen. Hast du Lust, im Boot zu sein? Für dich bleibt mein Boot immer deins. Mein Boot steht am festen Land. Mein Boot trägt nicht jedermann. In dem Boot gibt's Platz für zwei. Für dich bleibt einer immer frei. Mein Boot steht am festen Land. Mein Boot trägt nicht jedermann. In dem Boot gibt's Platz für zwei. Für dich bleibt einer immer frei.